I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Kann man eigentlich regieren, fragte 2005 schnippisch die Süddeutsche Zeitung, wenn man nur eine Beatles-Platte besitzt, und verwies damit auf die recht magere Plattensammlung von Angela Merkel. Ein deutlicher Fingerzeig darauf, dass selbst konservative Politiker heute nicht mehr ohne den Kontakt zur Popmusik auskommen. Über 15 Jahre lang hat der Düsseldorfer Politologe Jörg-Uwe Nieland an einer Studie über den Zusammenhang von Pop und Politik gearbeitet. Seine Prognose, wie in den USA, werden Politiker auch hierzulande, gleich welcher Couleur, zukünftig immer öfter den Schulterschluss mit Popstars suchen. Weil sie, wenn sie sich mit Popkünstlern abfotografieren lassen und sich mit ihnen treffen, auch Kontakt zu Leuten kriegen, die sonst eher politikfern sind, die nicht interessiert sind an Wahlen. Und eine solche Unterstützung durch Popkünstler führt einfach dazu, dass sie auch näher an den Bedürfnissen und im Alltag der Leute sind. Künstler sind die Souffleure des Zeitgeistes. Sie erklären den Politikern die Welt. Sie wissen, was die Menschen bewegt. Noch mehr, sie fungieren gar als moralisches Gewissen. Sie können mobilisieren, bringen Ideen ein. Den deutlichsten Schulterschluss zwischen der Politik und Popmusikern konnte man in Deutschland 2007 während des G8-Gipfels erleben, als sich Angela Merkel mit Bono, dem Sänger von U2, und Bob Geldof getroffen hat, um mit ihnen über Hilfsprogramme für Afrika zu sprechen. Claudia Roth, die Bundesvorsitzende der Grünen, die frühe Managerin der Band Tonsteine Scherben, sieht darin nichts Verwerfliches. Allerdings beobachtet sie häufig, gerade wenn es um Kunst und Politik geht, simple, missbräuchliche Rituale. Also, dass man immer kurz vor Wahlen auf die Idee kommt, so jetzt lade ich mal ins Kanzleramt ein oder jetzt schmücke ich mich mal mit einem Foto mit einem bekannten Künstler in der Hoffnung, dass dann der Glamour auch auf mich selber übergeht, und das geht nicht. Politik darf Kunst und Kultur, darf Menschen in diesem Bereich nicht gebrauchen, nicht missbrauchen, auch nicht ausnützen, sondern es braucht ein Verhältnis auf Augenhöhe. Jedoch waren es die Grünen, die immer genau wussten, wie sie populäre Künstler für ihre Zwecke einbinden konnten. Gerade so prominente Stars wie Wolfgang Niedecken der Kölner Band Bab oder Campino von den Toten Hosen setzten sich in den letzten Jahren wiederholt für die Belange grüner Politik ein. Nette Anekdote am Rande: Otto Schily behauptete kühn in den 80ern, als er noch Mitglied der Grünen war, wenn sie mal an der Macht seien, würden bei offiziellen Anlässen keine Militärkapellen mehr spielen, sondern man würde die Musik von Rio Reiser hören. Soweit ist es zwar nicht gekommen, aber es macht klar, welche Bedeutung die Grünen den Popstars schon damals zuschrieben. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Peter Hein, der Sänger der Düsseldorfer Punkband Fehlfarben, die mit ihrem Album Monarchie und Alltag Musikgeschichte geschrieben haben und dessen Song Es geht voran heute fast wie ein Wahlkampfslogan der FDP klingt, hütet sich vor der Vereinnahmung durch die Politik und rät seinen Musikerkollegen, sich von der Politik so fern wie möglich zu halten. Da halte ich nichts von. Als ich anfing, Musik zu machen, das war das einzig Interessante, der ganze Brimborium, Rock'n'Roll, Krawall, laut sein, ich weiß nicht was, das geht nicht zusammen mit Parlament und mit Förderkohle. Also das passt nicht. Der Politologe Jörg-Uwe Nieland sieht die Entwicklung nicht zu pessimistisch und spricht davon, dass Popkultur zukünftig immer mehr ein integraler Bestandteil der Politik sein wird, und behauptet, so seine These, dass durch die Popmusik das Interesse der Menschen an der Politik sogar belebt wird. Fügt aber hinzu: Es gibt sicherlich einige Themen, wo Popkünstler, wo Schauspieler etwas zu sagen haben, wo sie auch mithelfen können, wo sie Probleme sichtbar machen können. Aber die Herrschaft über die Themen sollte die Politik nicht abgeben. Die Tatsache, dass Bill Clinton für seinen ersten Medienauftritt als Präsident der Vereinigten Staaten den Musiksender MTV aufsuchte und am Ende seiner Amtszeit dem Rolling Stone Magazine ein ausführliches und persönliches Interview gab, ist fast ein Beweis dafür, wie wichtig der Politik die Popkultur ist.